Eben. Ich habe immer versucht herauszufinden, warum ich seit Jahren die Grateful Dead mag. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Leute bei ihren Konzerten mehr Spaß haben als bei anderen Bands. Bill Graham, Konzertveranstalter, um nicht zu sagen ziemlich großer Impresario, 1991 verstorben und sicherlich, weil er darüber hinaus einige Konzerthallen besaß, Förderer nicht nur dieser Band. In einem von Grahams Musiktheatern im Winterland in San Francisco entstanden die Live-Aufnahmen der Doppel-DVD. If I'm talking about feeling, I sort of mean that that there's of an ease of flow. Wenn ich über Gefühl rede, so Jerry Garcia, meine ich, dass die Musik nicht richtig fließt. Gefühl bzw. Fluss. Alles war im Fluss, alles war Gefühl. Well, I view it as one big continuum. I see nothing ending and nothing beginning right now. Ich sehe das, so Bob Weir, der zweite Gitarrist, als großes Kontinuum. Ich sehe keinen Anfang und kein Ende. ...1974, das Jahr dieser vier Konzerte, aus denen die Macher ausgewählt haben. 1974 war mit und nach Nixon, war Vietnam, war Gegenkultur sowie Krönung, Blütezeit und Klimax der Grateful Dead. 10 LPs, fast 10 Jahre dabei und Bestandteil der Gegenkultur. The movie itself is a perfect encapsulation of what the Dead were in 1974, which is truly peak era Grateful Dead. Der Film zeigt, wie die Grateful Dead 1974 waren, in einem ihrer erfolgreichsten Jahre. David Lemieux, Grateful Dead Archivar. Wie waren sie? Zu sechst. Langhaarig, häufig benebelt. Wie gesagt, Gegenkultur, Bewusstseinserweiterung etc. Ohne Drogen ist beides ausschließlich nicht vorstellbar. Ihre Fans friedlich, Love and Peace sehr friedlich, Flower Power tanzend. L.A. und Charlotte, North Carolina und Philadelphia und just a whole bunch of places. Die allmächtigen Grateful Dead. Es gibt Menschen, die meinen, diese Band hätte nicht improvisiert, sondern repetiert, ohne Unterlass. Darüber hinaus gibt es Menschen, die meinen, sie seien öde und monoton gewesen, insbesondere in jenen Jahren. Und es gibt Menschen, die meinen, sie hätten auch nur ein bisschen von irgendeiner Philosophie gehabt, ihnen sei es lediglich um Muschis und Marihuana gegangen. Kann sein, darum ging's doch immer. Was bietet die Doppel-DVD? Viel Musik in guter Tonqualität, viel Dokumentation, Blicke zurück, Bilder, Poster, Zeit, Augenblicke, Untertitel in deutscher Sprache, Blicke nach vorn. Blicke nach vorn? Diese Band war fast die einzige Band, die die Diskrepanz zwischen Band und Publikum aufgehoben hatte. Ich bin einmal abgeflogen während eines Auftritts, einfach so, bis unter die Decke der Halle. Der Aufprall war samt weich.